muss sie sein. Verzeiht, ewige Frau, ach, ich verstehe nicht, mit Nonnen umzugehen. O, sagt mir, keusche Büßerin, kennt ihr dort drüben dieses Paar? Senor! O ja, ich weiß es wohl, Antonio, kein anderer, und mit ihm, inständig bitte ich um Antwort, euch Märtyrerin. Senor! Ihr nennt den Namen nicht, nun gut, ich kenn ihn ohnehin. Erfahrt ihn denn von mir, es ist Clara d'Almanza. Hab ich's erraten, nicht wahr, sind wir.